Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel nach Jammer und wer sich neu zugeschaltet hat und der hat 5 Interpreten, der ruft an Wern, 22.44 Uhr, hier ist Radio Regenbogen. Hallo Nachtschwärmer, heute am Freitag. Hier ist unser Gewinnspiel. L, willst du auch mitmachen? Nein. Dachte ich mir. Ja, da bin ich ja richtig gespannt, was da jetzt kommt. Aber jetzt haben wir noch zwei Songs. Ruf mich an und immer wieder probieren. 018 8000. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey. Bei Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Musicbox Raver. So. Ich kann leider immer nur einen reinnehmen, Nacho, wenn ich ein paar die Standleitung, aber die fallen dann raus, wenn ich die nächsten reinnehme. Ja, ist halt mal so technisch. Jetzt habe ich drin den Oliver aus Fellbach, in der Nähe von Stuttgart, ja? Ja, genau. Olli, grüß dich. Grüß dich, Charlie. Warst du auch schon in Urlaub? Ja, ich habe gerade Urlaub, bin aber zu Hause. Ach so, alles klar. So, jetzt 5 in der Reden, bitte. Ja, machen wir gerade von hinten weg. Das war Masterboy, Generation of Love, Sviomatic, Hand in Hand, Mr. President, Four on the Floor, Pharaoh, World of Magic, Two Brothers on the First Floor, Fly, La Bouche, Be My Lover, Corona, Baby Baby, waren eigentlich schon 5. Mach schon mal, was sagt ihr dazu? Yay! Ein absoluter Spezialist! Alles klar! Alle anderen bitte auf! Super Spitzenklasse! Nicht mehr anrufen, sondern die Lauscherspitzen. Elfi, das Saustark-Überraschungsdingel bitte! Saustark-Überraschungsdingel! Hier ist die ganz neue RMB. Experience. Ich habe hier die neue Top 100 vor mir nach Tremor und da gibt's ja einiges. Ich war ja eine Woche in Urlaub. Habt ihr es gemerkt, dass ich letzte Woche nicht da war? Okay. Ja, nee, also das können wir so auch nicht machen. Nein. Also das ganze Thema ist im Grunde doch, also da müsste man viel weiter ausholen. Nein. Und für Kinder und Jugendliche ist das sowieso ungeeignet. Nein, also das geht schon mal gar nicht. Nein. Genau wie dieses Chaotensingen übrigens. Nicht? Also den nächsten Titel sollten Sie unbedingt überspringen. Nein. Hören Sie doch lieber nochmal in diesen echten Notfall rein, der danach kommt. Nicht? Also der ist gut. Man of the- 23.12 Uhr. Hallo Nacht, Schwärmer. That it could be love on the wings of love from heaven up above. It's the way that you love me, not the things you do, to keep me coming, keep me going, always back to you. Remember the time that we used to share those summer nights, too hot to bear. And in love with you, I need your love, my love so true. I want your love in the morning when you need it. I'm falling in love in the middle of the day. I'm falling in love in the midnight hour. I'm falling in love, sweet baby, baby. Darf ich nochmal unsere Faxnummer kurz nennen? Das wäre dann die 0621 3375 266. Da habe ich eine Zeitungsmeldung gemacht, da bin ich ganz, ganz tief enttäuscht. Eine Umfrage, welches der unbeliebteste Beruf in Deutschland ist, hat nicht ergeben, dass es ein Damenschuhverkäufer ist, nein, sondern Staubsaugervertreter ist der unbeliebteste Beruf in Deutschland. El, da freust du dich wahrscheinlich, ja? Auf zweiten Platz der unbeliebtesten Berufe folgen Gefängniswärter, Müllsortierer und Fließbandarbeiter. Nun gut, das ist in Deutschland so. In den USA ist es bestimmt anders. Da ist Schuhverkäufer das Niedrigste, was es nur gibt. Kann man das gar nicht vorstellen. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Blondies! Eine Woche habt ihr schon Zeit gehabt, aber jetzt schlage ich ganz fürchterlich zu. Was bedeutet es, wenn 10 tote Blondinen unten am Hochhaus liegen? Die haben die neue Elvis Ultra mit Flügel ausprobiert. Aber das wollte ich gar nicht bringen, ich habe was anderes. Eine Blondine kehrt ihr nachts früh morgens in ihre Wohnung zurück. Im Treppenhaus warten 9 Verehrer. Sagt sie, tut mir leid, meine Herren. Ich hatte heute einen anstrengenden Tag. Einer von euch muss gehen. Muskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Unfassbar. Geil, geil, geil, geil, geil, geil. Disco sensation. Disco sensation. Now listen to disco, disco radio. Disco dancing great. Ja, hier kommt ein echter Hammer. Oh nein. Also spitz die einbalsamierten Ohren. Frischer. Wir haben 23.22 Uhr. So, jetzt gehen wir mal die Top 100 weiter durch. Also Nummer 7 war Endless Summer Scooter. Wie schon hier ist Rhythmix Nummer 6, Platz 6, Platz 5. I Wanna Be a Hippie. Techno-Hit habe ich schon gebraucht, muss aber bestimmt noch einmal kommen. Mindestens. Übrigens, letzte Woche war der Song Platz 11, vorletzte 22 und eingestiegen ist auf Platz 52. Dann Edwin Collins, Platz 4, Alice Gumpy, Platz 3, Scatman, Platz 2 und die Out Here Brothers mit der Bum Bum, Platz 1. Als nächster, El Bundy. Die restlichen Wochen des Jahres verkaufe ich Schuhe. Nein, wirklich, El? Frauenschuhe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Fette Frauen. Oh, oh. Besonders, und besonders fette Frauen. Und weißt du, was Fett am besten kann? Nee. Fett schwitzt. Und wenn man das ganze Jahr im Schweiß der Fetten wartet, dann braucht man irgendwann Erholung. Also verstehst du, wenn ich nicht denken würde, dass ich mich hier erhole, dann würde ich eines Tages Amok laufen und alles zerstören, was mir in die Finger gerät. Hilfe, Ella. Hab ich mich klar ausgedrückt? Na, ganz genau, hast du. Sie. Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Jetzt kommen nochmal die Termine von Charlie 2000. Morgen Samstag, 2. September. Münch, Weiher. Das ist bei Ettenheim. Autobahnausfahrt Ettenheim nimmt man da. Je nach Wetterlage, Festzelt, Platz oder Open Air. Dann im Elsass in Beinheim und in Obermodern. Eine Woche später, am Freitag Nacht in Bietelbronn, das ist Nähe Horb, Grünmettstetten, Kiebingen, Tübingen, Kiebingen. Und am Samstag den 9. Bühlertal, Haus des Gastes. Und Schuttertal. Eventuell nach Wetterlage auch in Open Air in Schuttertal. In der Nähe von Lahm. Alle aus dem Württembergischen eine Woche später, am 16. wieder mal Hirschau, Stefan Hartmann Halle. Die Post ab. Yeah! Voll das Radio! Kinder, jetzt geht die Post ab. Yeah! Jetzt kommt der Geheimtipp aus Spanien. Wir machen jetzt Ballermann-Spezial. Hammer des Monats bei Oh yeah! Ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah. Talk, talk, talk, love. knacken, ja. Also alle, die da unten in der Gegend waren, Spanien, Lorette und so weiter, die kennen den Song. Wir haben Freitagabend. 23 Uhr und 32 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio von hier, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Seid ihr bereit für das nächste Gewinnspiel? Achtung, fertig und los geht's. Dann müsst ihr einfach dabei sein. Euch erwartet jede Menge Spaß und Spannung. Oi, oi, oi. Und jetzt kann der Spaß beginnen, oder? Wir suchen 5 in der Briten wieder. Mach doch einfach mit. Attacke! Macht mit und gewinnt. 0138 8000. In your fantasy, I'm calling out from Scatland. haben jetzt die besten Songs aller Tanzflächen drin in diesem Gewinnspiel. Das müsste für euch nochmal kein Problem sein. 0188000, ruf mich an. Aber es geht noch weiter. Aufregende Sache. Power Radio. Ooh, that's smart. Ladies and gentlemen, we would like to show you how to make a hit record. Present the main vocal. It was this day all that you showed me, the power and the glory till thy kingdom come. Listen how it sounds when we pitch them five notes up. Wir haben 23.43 Uhr. Hier ist unser Gewinnspiel. Ladies and gentlemen, let us pitch it five times down. Give us this day all that you showed me, the power and the glory. Nieder, wieder, wieder, wieder. Nieder, wieder, wieder. ist Nachtschwimmer Spezial. Ja, ja, nee. Aber aufgepasst, jetzt. 1, 2, 3, 4. Das ist unser Gewinnspiel. Machen wir was dazu. Ja! DJ Exclusive. Remix. Remix. Remix. Remix. Remix. Das müsste jetzt also wirklich reichen, hier fünf in der Brin zusammenzukommen. Echter Nachtschwimmer weiß das. Hell, alles klar, hey! Es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Genau! Draußen regnet, wir sagen, was abgeht. Ungebetener Besuch, wir sind die Rettung. Krach mit den Liebsten? Egal, wir heitern euch auf. Pech im Leben und in der Liebe? Da helfen wir nach. Schalten Sie Ihr Radio auf. Nonstop Radio. You. jetzt machen wir eine Leitung an. Gucken, wir haben 23.49 Uhr. In der Zwischenzeit, ich habe den Tobias aus Rheinstetten-Mörsch. Das ist zwischen Karlsruhe und Rastatt. Stimmt das? Nein. Nicht? Nee. Wo ist es? Bitte? Frankenthal. Ach, da gibt's auch einen Mörsch? Ja. Ah, alles klar. So, Tobias, 5 in der Brin, bitte. Also, Scatman John. Richtig, das war das Erste. June. Ja. Marusha. Marusha. Und, Scooter. Scooter! Alles klar. Alle anderen legen auf, bitte. El, mit dem muss ich mich nachher noch unterhalten. Da hat gar keinen Wert mit dir hier. Aber du, es ist nicht über Sex, oder? Denn da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Nein, bestimmt nicht. Hey! Immer freitags von 22 bis 2 Uhr mit eurem Charlie. Ja! Yeah. Das ist ja ein Vergnügen, mein Lieber! Hey, Sie. Was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Brühen vor dem Morgen mit Vitamin R. Radio Regenbogen bringt Sie früh in Form. Dagmar Klime und Frank Weiß präsentieren von 6 bis 9 Vitamin R. Ihr Radio von hier mit der besten Musik am Morgen. Mit News, Service und guter Laune für den Tag. Vitamin R ist Radio Regenbogen. Vitamin R. Das wird ein Sommer. Vamos a la playa. 34 Party Summer Hits auf 2 CDs. Mit Alex Forty, Whitfield, Cut and Move, Wham, DJ Bobo und vielen anderen. Hol dir den Sommer. Vamos a la playa. Von DA Music. Rampage, the real spirit of pop and glam. Mit Susie Quattro, Faces, Sparks, T-Rex, Gary Glitter und David Essex. Mehr als 30 Hits aus einer legendären Zeit. Teenage Rampage. Nonstop Party Power mit Hello, Wizard, Slade und vielen anderen. Teenage Rampage. Neue CD am Glamrock-Himmel von Sony Music. Aufregende Sache. Power Radio. Ich lese im Buch deiner. Ich hör mich lachen, mein Leben war ein Märchen, erzählt von einem Narren. Ich wusste nicht immer, was ich will, doch ich wusste, wie ich's kriege. Ich nahm es leicht, auch wenn es härter kam, es war ein Setzen. Ein Setzen